Die Pilzesammler vom Montalto. Unterdessen in Kalabrien. Wie wir gesehen haben, war die 'Ndrangheta mittlerweile in die Bauindustrie der 60er Jahre eingestiegen. Die lange Küstenlinie Südkalabriens bot zudem zahlreiche geschützte Stellen, wo man kistenweise Schmuggelzigaretten abladen konnte. Genau wie in Sizilien und Kampanien schuf das Geld, das mit dem Beton und dem Tabak ins Land strömte, ein neues politisches Klima im organisierten Verbrechen Kalabriens. 1969 bot sich den Justizbehörden ein seltener Einblick in die Innenpolitik der kalabrischen Mafia, nachdem die Polizei während des alljährlichen Treffens der 'Ndrangheta auf dem Aspromonte eine groß angelegte Razzia veranstaltet hatte. Das Ereignis brachte zum ersten Mal seit der Invasion der Marsianer 1955 die unauffälligste Mafia Italiens für kurze Zeit in die Schlagzeilen. 1969 trafen sich die Bosse der kalabrischen Unterwelt am 26. Oktober, einem feuchten Sonntagmorgen, auf einer Waldlichtung unterhalb des Montalto-Gipfels, der höchsten Erhebung auf dem Aspromonte. Doch ihre Vorsicht erwies sich als fruchtlos. Ein Team von 24 Polizeibeamten und Carabinieri hatte die Anzeichen, die sich aus der wochenlangen Beschattung ergeben hatten, richtig gedeutet und kam zwischen 35 Autos hervor, die unweit des Gipfels kreuz und quer am Straßenrand geparkt waren. Mit flinken, leisen Bewegungen überwältigten und knebelten die Polizisten die 5 Beobachtungsposten. Während sie tiefer in den Wald eindrangen, hörten sie Rufe und Beifall. Die Unterweltkonferenz tagte noch. Das Team teilte sich in 2 Gruppen auf, um die breite Lichtung zu umstellen, auf der über 100 Männer im Kreis saßen und lebhaft miteinander diskutierten. Doch jemand stieß einen Warnruf aus. 6 Beamte traten auf die Lichtung und riefen: »Keine Bewegung! Polizei!« Die Gangster stoben in allen Richtungen auseinander, wobei sie aus Pistolen, Jagdflinten, automatischen Waffen und Maschinengewehren wild um sich schossen. Niemand wurde getroffen, und inmitten chaotischer Szenen gelang es der Polizei, 21 Männer zu verhaften. Sie stellten außerdem die Wagen, die von den flüchtenden 'Ndranghetisti im Stich gelassen worden waren, als Beweismittel sicher. Am Ende sollten 72 der geschätzten 130 Teilnehmer vor Gericht gestellt werden. Die meisten von ihnen behaupteten, sie hätten im Wald Pilze gesammelt. Einige der jüngeren Mitglieder knickten während des Verhörs ein. Einer von ihnen, ein Maurer aus Bagnara, erzählte der Polizei von seinem Initiationsritual. Er und einige andere verrieten auch in groben Zügen, was auf dem Montalto besprochen worden war. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war das alljährliche Treffen selbst. Sollte sich die ehrenwerte Gesellschaft nun, da sich die Polizei offenbar dafür interessierte, weiterhin jedes Jahr an der Wallfahrtsstätte der Mutter Gottes von Pulci versammeln? Jemand schlug einen Ortswechsel vor. Und mit einem Ortswechsel sollte auch ein Namenswechsel einhergehen. Das Treffen sollte von nun an das Aspromonte-Treffen heißen, nicht mehr das Pulci-Treffen. Nach vielem Hin und Her siegten die Konservativen. Pulci würde der bevorzugte Treffpunkt bleiben, obschon das Datum geändert werden sollte, um die Behörden abzuschütteln. Als gegen die auf dem Montalto verhafteten Männer ein Verfahren eingeleitet wurde, beschrieb der Richter diese Debatte vermutlich zu Recht als formalistisch und pedantisch. Doch es wurden auch wichtigere Themen auf dem Gipfel diskutiert, zum Beispiel, wie man der Bedrohung seitens der Behörden begegnen solle. Die einen wollten Streifenwagen in die Luft sprengen, andere dem Polizeichef selbst auflauern. Doch das Hauptthema auf dem Treffen war möglicherweise bedeutend explosiver: die potenzielle Uneinigkeit innerhalb der 'Ndrangheta-Hierarchie. Ermittler brachten in Erfahrung, dass einer der älteren Bosse aus Taurianova, ein Haudegen namens Giuseppe Zappia, dem man den Vorsitz übertragen hatte, leidenschaftlich zur Einigkeit aufrief. »Dies hier ist nicht Mico Tripodos 'Ndrangheta. Es ist nicht Tony Macris 'Ndrangheta und auch nicht Pepe Nirtas 'Ndrangheta. Wir sollten uns einig sein. Wer bleiben will, der soll bleiben. Wer nicht bleiben will, der soll gehen.« Die Polizisten und Richter, die das Montalto-Treffen zu beurteilen hatten, spürten, dass der Appell in Wirklichkeit höchst bedeutsam war. Doch ehe die Beamten noch mehr herausfinden konnten, zogen die wenigen Männer, die auf dem Montalto verhaftet worden waren und gestanden hatten, ihre Aussagen zurück. Sie seien von der Polizei schikaniert worden, behaupteten sie. Wie fast immer der Fall im ersten Jahrhundert der Geschichte des organisierten Verbrechens in Italien, waren diese überaus wichtigen Zeugen von den Behörden, die mit dem Fall betraut waren, nicht angemessen unterstützt und beschützt worden. Niemand wird jemals erfahren, was sie uns noch alles über die 'Ndrangheta hätten erzählen können. Stattdessen stimmten sie in den Chor derer ein, die behaupteten, sie hätten Pilze gesammelt.